Sonne scheint, verdammt die Schatten der Nacht und will mich aus der Bude locken. Ich raffe mich auf, belass das Zorn an dem Rüben und will mich auf der Kante bewegen. Es ist längst zu spät zu merken, wie aus dem Narren einer doch ein Weiser wird. Sie setzen mich auf die Kohle, so kann ich nicht einschlafen. Und in der Zukunft werde ich's mal einsortieren. Die Straße bewegt sich und der Nachmittag nicht. Er ist zu groß, um ihn zu verdrängen. Die Schritte sind träge, doch sie tragen mich weiter. Ich könnte auf den Gleisen enden. Es ist längst zu spät zu glauben an alles, was mich durch zu viel Ruhe denken lässt. Ich war auf schnellen Rädern, umzukehren. Und die Zukunft lässt mich's irgendwann kapieren. Ich könnte mich verschwenden, aber dazu sein ist herrlich. Der Gott wird schon auf mich achten. Es könnte mich mal treffen, aber atmen heißt in Bewegung sein. Was mich erwartet, werde ich schon noch wissen. Sie schütteln längst schon ihre Köpfe und rätseln, was mich meine Zeche zahlen lässt. Ich bin so müde, doch der Morgen lässt mich wach sein. Lasst mich doch schlafen, wenn ich mal gestorben bin. Ich könnte mich verheizen, aber da zu sein ist herrlich. Der Gott lässt mich schon noch zahlen. Ich werde mich verirren, aber handeln heißt sich sicher sein, auch wenn's nicht wirklich stimmen sollte.